Venedig, die 72. Klappe. Am letzten Mittwoch wurde das älteste Festival der Welt eröffnet. Der venezianische Lido ist gerade wieder zum Nabel der Filmwelt geworden. Los ging's mit dem Bergsteigerdrama Everest, das die angereiste Filmwelt mit ins ewige Eis genommen hat. In 2 Wochen läuft die Gipfelstürmerei auch in unseren Kinos an, prominent besetzt mit Jake Gyllenhaal, Keira Knightley und Josh Brolin. Was bisher noch auf dem Lido geschah, das erzählen uns jetzt Patrick Belinski und Anke Lewicke. Guten Tag nach Venedig. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, ihr habt ja nicht nur den Eröffnungsfilm gesehen, schon nehme ich an, eine ganze Menge anderer Filme seitdem. Das heißt, auf so einem Filmevent stürzen abertausende Bilder auf einen ein. Gibt es schon ein Bild, das sich bei euch festgesetzt hat? Ja, also bei mir war das heute früh der Fall. Da wurde uns The Danish Girl von Tom Hooper gezeigt. Es geht da um einen wahren Fall. Der dänische Maler Einar Wegener posiert für seine Frau, die ebenfalls Malerin ist, in Frauenkleidern. Zuerst ist das nur ein Spaß. Und dann sehen wir, wie die Kamera mit seiner Hand an seinem Körper entlangfährt. Und er merkt plötzlich, das macht mir mehr als nur Spaß. Er wird dann später zu Lilly Elbe, einem Transgender-Mann. Das ist ein sehr interessanter biografischer Zeitpunkt in seinem Leben. Und diese Hand, wie sie an diesem Kleid heranfährt und wie er plötzlich merkt, da ist mehr, das ist nicht nur Spaß. Das ist so mein Bild bislang. Ja, und bei mir ist es so, es lief ja relativ am Anfang von Cary Fukunaga das Kindersoldatendrama Beasts of No Nation. Und das war ein Film, wo ich die Bilder beim Gucken eigentlich von mir fernhalten wollte, wo ich richtig auf Distanz gegangen bin. Und jetzt nach Tagen gibt es aber doch so einzelne Szenen, Einstellungen, die sich so wie so ein Echo bei mir festsetzen. Und das ist jetzt nicht, wo man den kleinen Jungen in Aktion sieht, wie er dann Menschen töten muss, sondern das sind so die Auszeiten im Dschungel, wenn dann mal Pause ist. Dann sieht man auf einmal, dass dieser kleine Körper da in sich zusammensinkt und auf einmal spürt man mit ihm diese ganze Verlorenheit dieser Kindheit. Das ist einfach was, was mich so begleitet. So ein Festival ist ja auch insofern ganz wunderbar, weil man ja auch so ein bisschen erfährt, welche Themen denn Filmemacher aus aller Welt so bewegt. Ist euch da schon was aufgefallen? Ja, man muss sagen, es geht um gesellschaftliche Probleme, aber nur, wenn sie in der Vergangenheit spielen. Und es zeigt sich, dass viele Filme auf Tatsachen, Romanen, also Non-Fiction-Erzählungen oder Reportagen basieren und vor allem von Journalisten. Das war in Everest der Fall, das war in Black Mass der Fall, so eine Mafia-Geschichte aus dem Boston der 80er Jahre mit einem glatzköpfigen Johnny Depp. Und das war in meinem Lieblingsfilm bislang der Fall, hier in Venedig, Spotlight von Tom McCarthy. Da geht es um den wahren Fall, dass die Bostoner Investigativjournalisten von dem Boston Globe 2003 einen Riesenskandal aufgedeckt haben, nämlich die systematische Vergewaltigung von Kleinkindern durch die katholische Kirche bzw. durch Würdenträger der katholischen Kirche. Und dieser Film ist ein reines Procedural, ein Recherchefilm. Wir sehen, wie die Journalisten über Akten hängen, Interviews führen und versuchen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich liebe so eine Filme und obwohl in diesem Film in der Tat wenig Action ist, passiert einfach alles. Und der Regisseur Tom McCarthy, gefragt, ob er sich an Vorbildern orientiert hat, hat gesagt, ja, natürlich, es gibt diesen einen großen Film, Die Unbestechlichen von Alan J. Pakula, und an dem kam selbst er nicht vorbei. To the best of my ability, I know that movie well and I tried my hardest to ignore it, because it's just too imposing of a film. Ja, und diese Nüchternheit, die ja auch schon Unbestechlichkeit ausgezeichnet hatte, zeichnen eben auch diesen Film aus. Und ich finde das so eindrücklich, weil diese ganzen Journalisten, die bekommen überhaupt nicht so eine Hintergrundgeschichte. Man sieht die wirklich nur bei der Arbeit, sonst versucht man doch eben über Familienprobleme, Eheprobleme, die noch interessanter zu machen. Das braucht der Film gar nicht. Der ist einfach wirklich nur dabei, zu gucken, was die katholische Kirche wirklich wieder dafür Geheimnisse hat. Und ganz anders geht ein Film vor, das ist ein schöner Ausstattungsfilm, aber da gibt es als Nebenfigur auch wieder einen Reporter, das ist ein Musikkritiker, der Film spielt 1920. Es geht um eine ganz exzentrische Frau, die viel Geld hat und sie kann nicht singen, aber sie würde gerne singen und sie kann sich aber wenigstens die Zuschauer leisten. Der Film heißt Madame Marguerite und wenn sie singt, hört sich das so an. Ja, Ja, das hört sich dann so an. Ja, das ist ouch und alle lachen über sie. Und das Interessante an diesem französischen Film von Xavier Giannoli ist ja, dass wir im Verlauf des Films mehr uns auf unser eigenes Lachen ertappt fühlen. Wir sagen, oh, wir haben am Anfang gelacht, wie alle über sie lachen. Sie hat halt das Geld, wie Anke gesagt hat, sich die Klaköre zu kaufen. Aber was ist das für eine Frau? Diese Frau ist nicht doof und naiv. Die Frau liebt die Kunst. Sie würde so gerne singen, eine Opernsängerin sein, ja, aber sie kann es einfach nicht. Wir lieben sie auch am Ende. Genau, und wir lieben sie am Ende, weil wir merken, es gibt Leute, die sich das Leben erarbeiten, und Leute, die das Leben erträumen. Und Madame Marguerite hat sich das Leben erträumt. Und wir träumen mit ihr. Gut, dann gibt es noch ein anderes Thema, bei dem man auch träumen kann. Im Augenblick sind es immer wieder die jährlich wiederkehrenden Albträume. Dauerthema, die deutsche Nichtbeteiligung in Cannes und jetzt auch in Venedig. Zieht denn die deutsche Branche jetzt wieder lange Gesichter? Ich kann die langen Gesichter einfach nicht mehr sehen. Vielleicht kann man das Ganze auch mal als Herausforderung nehmen. Also es gibt doch auch Stoffe in Deutschland, die gut funktionieren. Victoria haben wir gerade gesehen. Berliner Geschichte interessiert wirklich international. Und es gibt auch das Geld da. Wir sind mit Fördergeldern gut ausgestattet. Also nimmt es doch als Herausforderung, einfach mal andere Filme zu machen. Naja, und es gibt, wie gesagt, wenn man so will, so einen Trostpreis, also mutige deutsche Produzenten, die auch gerne Geld in andere Projekte investieren. Das ist in diesem Jahr selbst ein Wettbewerbsfilm, der heißt Frankophonia und kommt von dem Russen Alexander Sokurov. Und Alexander Sokurov hat hier so eine Art Cine-Essay präsentiert, einen Dokumentarfilm. Es geht darum, wie deutsche Truppen in Paris 1940 einmarschieren. Und er konzentriert sich ganz klar auf dem Schicksal des Louvre und der Kunst. Und es mischen sich die Zeiten und Geschichten, Napoleon tritt auf, aber auch der damalige Leiter des Louvre tritt auf. Und der Produzent hinter diesem Film, das ist Thomas Kufus, der ist auch selber Regisseur und der produziert schon seit vielen, vielen Jahren mit Alexander Sokurov die Filme. Und ich habe ihn hier getroffen nach der PK und wollte mit ihm kurz über diesen Film sprechen. Und zunächst wollte ich von ihm wissen, warum gerade dieser Film in Venedig seine Premiere feiern sollte. Ehrlich gesagt glaube ich, dass der Film zu diesem Festival am besten passt. Hier laufen doch durchaus noch sehr ungewöhnliche und cineastisch eigenwillige Filme. Hier gibt es einen größeren Respekt für diese Filme und er wird nicht von Journalisten, die gerne draufhauen, er wird dann nicht von denen zerrissen. Sie arbeiten mit Alexander Sokurov schon sehr lange zusammen, seit 1994 ungefähr, falls ich mich nicht irre. Was ist es, was an dieser Zusammenarbeit so besonders ist? Wie kam es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit? Also die Zusammenarbeit ist entstanden eigentlich durch meine eigenen Arbeiten, die ich um die Perestroika herum zwischen 89 und 93 in Russland und speziell in St. Petersburg, damals hieß es noch Leningrad, gemacht habe. Und da habe ich Sokurov kennengelernt und er war bei der Premiere meines eigenen Films damals zugegen und eine Art Gastgeber und erzählte mir, dass er gerne einen Film in Deutschland drehen würde über ein deutsches Thema. Am Ende ist es dann eine Mischung geworden, es war nicht nur ein deutsches Thema, aber wir konnten diesen Film mit ganz, ganz wenig Geld, mit Hilfe der Hamburger Filmförderung, auf die Beine stellen. Das war die initiale Zusammenarbeit mit Sokurov und seitdem haben wir eine Menge Filme gemacht. Mir ist wichtig bei Sokurov, erstens, er hat eine, wie ich finde, immer noch sehr eigenwillige und interessante Sicht auf das Westeuropa, sagen wir mal. Er gehört ja als Russe auch zu Europa, aber das Osteuropa, was nun viele Jahre von der Geschichte doch ein bisschen, von der westdeutschen Geschichte oder westeuropäischen Geschichte ein bisschen getrennt war, hat eine eigene Sicht. Aber er versucht hier immer eine sehr universelle Farbe hineinzubringen, eine universelle Perspektive hineinzubringen, so auch in diesem Film. Das interessiert mich erstens. Zweitens, finde ich, muss ein Filmemacher wie er unterstützt werden. In Russland gibt es diese Möglichkeiten nicht mehr oder nur noch sehr, sehr in geringen Maßen. Jetzt ist ja Frankophonia, sein neuer Film, eine Art Filmpoem. Es ist schwer, ihn auf einen Punkt zu bringen. Es geht um den Louvre während des Zweiten Weltkrieges, aber eben nicht nur. Er selbst spielt eine Rolle. Sokurov erzählt von seiner Liebe zur Kunst im Allgemeinen. Wie ist er denn mit dem Projekt an Sie herangetreten? Wie hat er Ihnen das Projekt verkaufen wollen? Ja, er ist an mich, aber auch natürlich an meinen französischen Co-Produktionspartner herangetreten, weil es ja letztlich um eine deutsch-französische Geschichte geht. Und er wusste genau, dass in den jeweiligen Ländern natürlich noch Möglichkeiten sind, diese Themen tiefer zu recherchieren, als es in Russland möglich war. Und genau das haben wir gemacht. Ja, wir haben die Biografien von Jojard, dem Direktor des Louvre damals und von dem Franz Wolf Metternich, von dem deutschen SS-Kunstschutzbeauftragten, haben wir sehr viel tiefer in Deutschland und Frankreich recherchieren können, sodass es ein komplettes Bild für ihn, ein Profil dieser Charaktere gab. Und mit dieser Hilfe hat er sich dann praktisch, hat er diesen Film entworfen. Ja, also er hat uns zunächst für die Recherchen beauftragt, um dann teilweise auch mit unseren Beratungen, aber bei Sokurov irgendwann macht er alle Türen zu und arbeitet völlig alleine, teilweise monatelang. Und wir wissen nur, das ist jetzt die entscheidende Phase, da müssen wir ihn in Ruhe lassen. Das ist dann fast immer schon im Schneideraum oder eben in der Drehbuch- oder Skriptphase. Bei ihm gibt es nie richtige Drehbücher, sondern eher Entwürfe von einigen Dialogen, aber er improvisiert also im höchsten Maße. Ich glaube, er hätte diesen Film alleine aus Russland gar nicht machen können. Also das war sozusagen schon sehr natürlich und normal, dass er uns gefragt hat. Der Film hat einen sehr eigenwilligen Blick auf Kunst, die ja jetzt gerade wieder sehr aktuell ist. Es geht nicht nur um Raubkunst, sondern wenn man sich an die ISIS erinnert, die ja jetzt auch die großen Kunstschätze in die Luft sprengt. Man erfährt aus dem Film auch, dass viele Kunstwerke aus Paris eben nicht eben aus Paris sind, sondern aus dem Ausland. Hat Ihnen diese Sphäre des Films ganz besonders gefallen, wie Sokurov sich so dem Thema Kunst, Kunstschatz, Kunstkultur genähert hat? Ja, natürlich. Für Sokurov auch schon in früheren Arbeiten und auch in früheren Erklärungen von ihm ist die Kunst, die Malerei, das ist ja nicht der erste Film über Malerei und über Museen, das ist für ihn ein sehr, sehr großer Wert. Er schätzt die Malerei oder die Skulpturen, die Bilder aus den letzten Jahrhunderten, schätzt er sehr viel höher und wichtiger ein als zum Beispiel die Filmkunst. Da bin ich nicht immer nur mit einverstanden, aber das ist so Sokurovs Blick. Und das ist ja, glaube ich, auch der humane Ansatz an diesem Film, ja, dass er sagt, trotz aller Kriege, vor allen Dingen dieses sehr zerstörerischen Zweiten Weltkriegs, muss die Kunst erhalten bleiben, weil das ist das einzige Zeugnis unserer Kultur. Und angesichts der aktuellen Zerstörungen, die ISIS jetzt im Irak und in Syrien verursacht, ist es natürlich ein hochaktuelles Thema. Ja, da wird Kunst, die vor vielen, vielen tausend Jahren entstanden ist, wird da sozusagen mit kleinen, kurzfristig, also anberaumten Detonationen, wird komplett zerstört für immer und ewig. Das ist ein Skandal, kann man es gar nicht nennen. Ja, das ist sozusagen eine Katastrophe. Und da ist der Film natürlich hier ein absolutes Statement, ja, für die Erhaltung. Herr Kufus, vielen Dank für Ihre Zeit und viel Erfolg mit dem Film. Danke Ihnen sehr. Also das war Thomas Kufus, der deutsche Produzent des russischsprachigen Beitrages Frankophonia hier in Venedig. Und man hat es ja gehört, im Hintergrund war schon viel los. Man kann hier nicht wirklich schalldichte Räume finden, weil alles ja mit Marmor ausgelegt ist, noch von den Faschisten. Und es war nicht nur deshalb viel los. Ja, genau. Ich habe nämlich ein bisschen Schmiere gestanden bei dem Interview. Das fand im Presseraum statt daneben. Und es war gleichzeitig kam Johnny Depp. Und es war unglaublich, während ich da Patrick beobachtet habe, kam eben Johnny Depp eben mit viel Polizei und so weiter hoch und er hatte eine Bierflasche in der Hand und er torkelte auch schon leicht und auch auf der Pressekonferenz konnte er nicht mehr so richtig Rede und Antwort stehen. Hatte er denn da auch noch seine schöne Glatze, die man jetzt überall sah? Nein, Gott sei Dank nicht, diese Maske. Der genau. Film heißt jetzt auch nur noch diese Maske, sowas schlecht geschminktes habe ich schon seit langem nicht mehr auf der Leinwand gesehen. Und Patrick, hast du noch etwas Tratsch und Klatsch zu berichten? Naja, wir standen mit Anke nach einer Vorführung draußen rum. Es ist viel los, es ist eine Premiere und wir sehen einen alten Mann, der sieht aus so ein bisschen wie ein Obdachloser. Der schlurfte da zu den Carabinieri rum, fragte und Anke sagte, das ist doch Frederick Wiseman, dieser amerikanische Regisseur, der ist 75. Ja, okay. Und wir dachten, der will zu seinem Film, aber der wollte nur zur Bar. Das war so mein großes Erlebnis. Und er hat auch einen kleinen Kamm hinten in der Hosentasche, ja, genau. Damit er sich dann vorher, bevor er ins Kino geht, noch mal ein bisschen kämmen kann. Das ist wirklich rührend. Die großen Desillusionierung. Patrick Wilinski und Anke Lewicke vom Lido in Venedig. Nächsten Samstag gibt es dann eine ganz große Packung Venedig, denn dann kommt die ganze Sendung von dort mit einer kleinen Einblendung nach Toronto, denn da wird am Donnerstag die große Konkurrenz eröffnet, das TIFF, das Toronto International Film Festival. Und dann werden wir uns einen kleinen Schlagabtausch liefern. Ich aus Toronto, die beiden aus Venedig. Das haben wir uns schon lange erträumt. Vielen Dank erstmal nach Venedig. Arrivederci. Tschüss.